Ihr Fotzen macht euch gerade für 2000 X. Echo Fresh is in the motherfucking house. Cheer. Und das hier ist nur ein Grand Ranks Ding, yo. Und jetzt bin ich ein Türke mit ner Rolex. Und das hier geht nur an meine Brüder. Cheer. Die Gladbach Childhood, da wurde ich berühmt. Zog in die Branks, weil die Kohle nicht genügt. Fool. Heute bin ich wieder Freezy der Man. Schau meine Rolex an, die hat BMG mir geschenkt. Ich komme ins Café, jeder will sie sehen. Ich bin aufgeregt, doch mache einen noch mega souverän. Ich war Hartz IV, doch ich schaff das nochmal. Mit meiner neuen Uhr fühle ich mich wie Dustin Hoffmann. Letztes Jahr war ich von der Uhr nur am Träumen. Jetzt hab ich dieselbe, so wie meine Zuhälter Freunde. Ich kann Gedanken lesen, Neck ist was ihr braucht, gehört. Ich hab eine Rolex und kann jetzt mit Rappen aufhören. Ich war fast schon ein sozialer Empfänger. Lebte hier in Kalk 2 Jahre wie ein Penner. Jetzt bin ich zurück, guck auf meine Uhr. Ich bin 22 und ich hab kein Abitur. Außerdem hab ich ein Chrysler, du Spaß. Damals in der Schule hat man mir nur Scheiß beigebracht. Es ist erst vorbei, wenn der Gong erklingt. Der Don, der King, tragt die Rolex wie ein Bonzenkind. Cheer! Es ist unglaublich, dass ich das noch erleben darf. Mir kommen die Tränen, wenn ich diese Yachtmaster sehe am Arm. Wenn du nix von ihm weißt, red dich von Eck. Es gibt viele Uhren, guck, aber mir steht die Rolex. Cheer! Ich hab die Rolex an und sie steht mir. Ich zieh die Karren aus dem Dreck wie ein Rentier. Es ist Köln kalt, denn ich leb hier. Egal was auch passiert, ich bleib auf meinem Weg. Cheer! Ich hab die Rolex an und sie steht mir. Grand Ranks, das ist die Hartz BMG 4. German Dream, Baby, an der Spitze stehen wir. Ich erwart von keinem, dass er das versteht. Cheer! Ich bin glücklich, 7 Monatsmieten hängen um mein Handgelenk. Das hat mir mein Label für den besten Rap im Land geschenkt. Auf einmal zeigen mir die Hoes ihren Kitzler. Denn ich bin ein waschechter Rolex-Besitzer. Letztes Jahr war ich der, der abstürzt ins pure Leben. Dieses Jahr hat mir Southwark ne Uhr gegeben. Es war nur am Regen, jetzt scheint wieder die Sonne. Ich hab ne Rolex, MTV und Viva, ich komme. Ich kam von Magersucht zu bummeligen Türken. Hab eine Uhr für die, die Kalka-Junkies umbringen würden. Cheer, ich bin verdammt stolz. Ja, ich bin stolz wie Oscar. Warum meine Rolex heute? Denn ich wollte einen Oscar. Ich bringe Leistung, BMG gibt sie gleich. Für außerordentliche Tätigkeiten im Musikbereich. Es ist schön, denn ich bin so fresh. Auch wenn ich blöd ins Mikrofon rappe, halte ich meine königliche Rolex. Und ab jetzt bin ich der Stand Nummer 1. Denn die Uhr an meinem Handgelenk glänzt und sie scheint. Ich bin gegen Bling Bling, doch das hab ich mir verdient. Denn ich mache und ich schaffe und ich hasse nur so viel. Und ich glaub an diese Scheiße, weil Rocky kauft sich auch nur im zweiten Teil. Und ihr fragt mich wirklich, was dieses Statement soll jetzt. Ich will keine andere Uhr, nein, mir steht die Rolex. Ich hab die Rolex an und sie steht mir. Ich zieh die Karren aus dem Dreck wie ein Rentier. Es ist Köln kalt, nur denn ich leb hier. Egal was auch passiert, ich bleib auf meinem Weg. Cheer! Ich hab die Rolex an und sie steht mir. Grand Ranks, das ist die Hartz BMG 4. German Dream, Baby, an der Spitze stehen wir. Ich erwart von keinem, dass er das versteht. Cheer! Siehst du, Kingside, hat sich doch alles gelohnt. Jetzt hab ich eine Rolex.